B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Am Mikrofon begrüßt die Nina Landhofer und dies sind einige unserer Themen. Polen vor der Präsidentenwahl, Stimmungen und Prognosen. EU nach dem Gipfel, Kuschelkurs oder Grundsatzstreit. Und harsche Kritik, Beziehungen zwischen EU und Israel sind schlecht wie nie. Vor 2 Monaten passierte das schreckliche Flugzeugunglück. Auf dem Weg zu einer Gedenkfeier im russischen Katyn verunglückte die Maschine mit dem polnischen Präsidenten und einem Großteil der polnischen Regierung an Bord. Heute müssen die Polen nun einen neuen Präsidenten wählen. Die größte Chance haben der Zwillingsbruder des verunglückten Lech Kaczynski und Bronislaw Komorowski von der regierenden Bürgerplattform. Über Stimmungen und Prognosen vor der Entscheidung berichtet Ludger Kacmierczak. Das Wahllokal in der Ulica Solec im Warschauer Stadtteil Powiśle war bereits am frühen Morgen gut besucht. Viele Wähler gaben hier vor oder nach dem Kirchenbesuch ihre Stimme ab, sowie diese beiden älteren Damen, 2 Schwestern, 2 Meinungen. Ich habe Komorowski und meine Schwester hat Kaczynski gewählt. Ich bin für Kaczynski, weil er ein Katholik ist. Außerdem gefällt mir seine Weltanschauung. Ich war immer für Kaczynski. Ich bin für Komorowski, weil das ein ruhiger Kandidat ist, der uns Stabilität gibt und der Polen nicht teilt. Meine Schwester und ich, wir versuchen aber nicht darüber zu streiten. Der Pro-Europäer Komorowski oder der konservativ-katholische Patriot Kaczynski. Darum dreht sich alles an diesem Wahltag. Die übrigen 8 Bewerber bilden nur das Dekor für diesen Zweikampf. Zwar liegt Bronisław Komorowski, der Kandidat der regierenden Bürgerplattform, in allen Umfragen vorn, doch polnische Meinungsforscher lagen schon bei früheren Wahlen häufig daneben. Eine niedrige Wahlbeteiligung zeichnet sich ab und das kommt in der Regel den Konservativen zugute, die auf eine treue Anhängerschaft zählen können. Die Kandidaten hatten den tragischen Flugzeugabsturz, bei dem der polnische Präsident und 95 weitere Menschen ums Leben gekommen waren, weitestgehend aus dem Wahlkampf herausgehalten. Das fast 4-wöchige Hochwasser an Oder und Weichsel hatte die schrecklichen Ereignisse vom 10. April schnell verblassen lassen. In den von der Flut betroffenen Regionen haben die Menschen heute anderes im Kopf als die Präsidentenwahl. Im Moment denke ich nur an mein Haus und daran, was ich nach dem Hochwasser machen soll. Mein ganzes Leben, mein Geld, alles ist dahin. An die Wahlen kann ich derzeit keinen Gedanken verschwenden. Jarosław Kaczynski hat sein Kreuzchen bereits gemacht. Um 10 Uhr betrat er das Wahllokal in Begleitung seiner Nichte Marta und deren Familie. Marta ist die Tochter des verstorbenen Präsidentenpaares. In manchen Zeitungen wurde sie schon als First Lady bezeichnet, weil ihr Onkel Jarosław unverheiratet ist. Anhänger der Liberalen, die sich im Wahlkampf über das Single-Dasein und die Kinderlosigkeit Kaczynskis lustig gemacht hatten, dürften ihrem Kandidaten Komorowski damit kaum einen Gefallen getan haben. Kaczynski hat von Woche zu Woche aufholen können. Er hat gute Chancen, zumindest eine Stichwahl am 4. Juli zu erzwingen. Die Wahllokale heute schließen um 20 Uhr, dann soll es auch die Prognose geben. Gespannt war man, was beim großen Gipfel der EU passieren würde, dem letzten unter der Ratspräsidentschaft Spaniens. Themen gibt es genug, die die Europäische Union dringend klären muss. Bankenkontrolle, Finanzkrise, Verschuldung. Angela Merkel hatte sich zuvor unbeliebt gemacht in der EU. Vor der Wahl in NRW hatten ihre Positionen ihr den Spitznamen Madame No eingebracht. Doch bei aller Einigung auf dem Gipfel schwelt der Grundsatzstreit über die Ausrichtung der EU weiter. Birgit Schmeitzner fasst zusammen. Triumphierende Auftritte sind ihre Sache nicht. Das hat man Bundeskanzlerin Angela Merkel beim EU-Gipfel wieder deutlich angesehen. Doch ihre Zurückhaltung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie durchaus zufrieden ist mit den Ergebnissen. Die Veröffentlichung der Banken-Stresstests sind in ihrem Sinne. Für die Bankenabgabe hatte sie gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy geworben und Erfolg gehabt. Es soll eine Mischung aus Abgabe und Steuer werden. Das gilt für alle Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union. Und wir haben dann gesagt, wir möchten ein solches System auch als globales System, um einfach die gleiche Wettbewerbsfähigkeit weltweit festzulegen. Neben dieser Bankenabgabe hatten sich die Gipfelteilnehmer, mühsam zwar, aber doch darauf geeinigt, für eine weltweite Finanzmarkttransaktionssteuer zu werben. Doch hier fangen die Probleme an. In Ländern wie Kanada oder Brasilien haben die Banken die Finanzkrise recht unbeschadet überstanden. Die Bereitschaft für eine solche neue Steuer geht gegen Null. Und der französische Präsident Sarkozy muss einräumen, nicht mal in der EU selbst ist man sich einig. Gerade liberale Länder hätten so ihre Probleme mit dieser Idee. Ça n'a pas un point de consensus absolu en Europe. certains gouvernements parmi les plus libéraux y voyant un certain nombre de problèmes. Merkels Vorschlag, notfalls im europäischen Alleingang spekulative Bankengeschäfte zu besteuern, scheiterte, und zwar vor allem am britischen Widerstand. Der neue Premier David Cameron machte bei seinem ersten EU-Gipfel klar, wenn es um eine stärkere Regulierung des Finanzmarktes geht oder um die Haushaltspolitik, dann werde er immer seine nationalen Interessen verteidigen. Cameron sprach von einer roten Linie, nicht noch mehr Macht an Brüssel übertragen. Our bottom line, our red line, if you like, is that I do not support and will not support the transfer of powers from Westminster to Brussels. Und noch ein weiterer Punkt lief aus deutscher Sicht nicht gut. Die Forderung nach härteren Strafen für Defizitsünder, nach einem Entzug des Stimmrechts. Merkel musste einräumen, dass über die dafür nötige Änderung der Verträge gar nicht gesprochen wurde. Trotzdem, ihre abschließende Bilanz fällt positiv aus. Da war ein großes Gefühl der Zusammengehörigkeit und auch ein großes Gefühl, dass wir diese schwierige Situation, in der sich die Europäische Union jetzt befindet, miteinander meistern wollen. Und zwar so meistern wollen, dass wir aus der Krise eine Chance machen, dass wir aus unseren Schwächen Stärken machen und dass wir da alle zusammengehören. Dass jetzt über eine Strukturreform der EU diskutiert wird, sieht die Kanzlerin als großen Fortschritt. Die europäische Haushalts- und Wirtschaftspolitik soll also auf neue Beine gestellt werden. Das Wort Wirtschaftsregierung ist allerdings im Abschlussdokument nicht mehr enthalten. Macht nichts, sagt Angela Merkel, das sei ja ohnehin eher eine Übersetzungsfrage. Für sie ist es wichtig, dass sich alle 27 Mitgliedsländer künftig besser abstimmen wollen. Etwa 2000 Menschen haben nach Schätzungen bei den Unruhen in Kirgisistan ihr Leben verloren. Nach einer Woche blutiger Auseinandersetzungen hat sich die Lage ein wenig beruhigt. Doch nun droht eine Flüchtlingskatastrophe. Und man gewinnt den Eindruck, dass sich die internationale Staatengemeinschaft nicht sonderlich interessiert für das Leiden in der Zentralasiatischen Republik. Ein Armutszeugnis, findet Stefan Lack. Nachdem ihre Häuser geplündert und in Brand gesteckt wurden, sie außerdem Opfer einer gezielten Hetzjagd wurden, sind an die 80.000 Usbeken ins benachbarte Usbekistan geflohen. Diejenigen, die noch im Land geblieben sind, verschanzen sich in ihren Häusern. Verletzte Usbeken trauen sich nicht in die Krankenhäuser aus Angst vor weiteren Gräueltaten. Miliz und Militär der kirgisischen Übergangsregierung können oder wollen ihnen nicht beistehen. Immer noch, so wird berichtet, befinden sich in ihren Reihen viele Anhänger des gestürzten Präsidenten Bakiew. Die Übergangsregierung in Bischkek musste eingestehen, dass sie die Lage längst nicht mehr unter Kontrolle hat und bat in ihrer Not Russland um militärischen Beistand. Die internationale Staatengemeinschaft reagiert wie gelähmt. Nach einem Treffen des östlichen Verteidigungsbündnisses OVKS, dem neben Russland auch Nachbarländer Kirgisistans angehören, hieß es lediglich, die Bildung einer Friedenstruppe sei nicht auszuschließen, sollte sich die Situation weiter verschlechtern. Ein Armutszeugnis. Spielt sich doch direkt vor der Haustür dieser Länder eine Katastrophe ab. Man fragt sich, wie viele Menschen noch sterben müssen, wie viele Usbeken noch vertrieben werden sollen, bis etwas getan wird. Gerade jetzt wäre es wichtig, dem Morden und Brandschatzen so schnell wie möglich ein Ende zu setzen. Dies kann nur durch eine neutrale Friedenstruppe, bestehend aus Vertretern mehrerer Nationen, gewährleistet werden. Blickt man in den Westen, sieht es noch düsterer aus. Die EU-Außenbeauftragte Ashton sprach von äußerster Beunruhigung. Schon bald wolle man einen Bevollmächtigten in die Region schicken. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon zeigte sich alarmiert, man müsse den Bedarf an humanitärer Hilfe ermitteln. Und die USA? Immerhin unterhalten sie in Kirgisistan, dem strategisch so wichtigen Stützpunkt, eine Militärbasis, um den Nachschub für Afghanistan zu gewährleisten. Doch außer Besorgnis und der Ankündigung, weitere Hilfsgüter zu entsenden, ist hier ebenfalls nicht viel zu erwarten. Den gut 80.000 Flüchtlingen in Usbekistan wird dies wenig helfen. Sie werden dort nur notdürftig versorgt. Ob sie jemals wieder nach Kirgisistan zurückkehren können, ist derzeit völlig unklar. Ein ungelöstes Flüchtlingsproblem in dieser Größenordnung wird langfristig für zusätzliche Spannungen in der Region sorgen. Will man die Übergangsregierung in Bischkek auf dem angekündigten Weg zu einem demokratischen Staat nicht im Regen stehen lassen, muss jetzt schnell gehandelt werden. Eine multinationale Friedenstruppe, möglichst mit UN-Mandat und zügige humanitäre Hilfe wären das Gebot der Stunde. Bleibt die internationale Staatengemeinschaft bei ihrer abwartenden Haltung, wird das Land weiter im Chaos versinken. Ein Kommentar von Stefan Lack war das. Zurück zum Europareport mit Nina Landhofer. Die israelische Regierung beugt sich dem internationalen Druck. Das Kabinett billigte jetzt die Lockerung der umstrittenen Blockade des Gazastreifens. Damit sollen mehr Hilfsgüter die Palästinenser in dem Küstenstreifen erreichen. Doch ob das ausreicht, die humanitäre Lage zu verbessern? Oder ist es wieder mal Beschwichtigungstaktik? Die Europäische Union nämlich hatte Israel heftig kritisiert und die Beziehungen zwischen Israel und der EU sind so schlecht wie nie. Martin Durm. Natürlich gibt es wieder eine Resolution des Europäischen Parlaments. Natürlich wird darin wieder scharfe Kritik geübt am israelischen Staat. Und natürlich verurteilen fast alle Europaabgeordneten entschieden den israelischen Angriff auf die Hilfsflotte für Gaza vor knapp 2 Wochen. Die Frage ist aber, ob überhaupt irgendjemand im Hohen Haus noch daran glaubt, dass die Straßburger Resolution die israelische Regierung beeindrucken könnte. Nein. Ich habe den Eindruck, dass die israelische Regierung, Herr Netanyahu, von Zeit zu Zeit nicht mal die Resolution des Weltsicherheitsrates ernst nimmt. Martin Schulz, der Vorsitzende der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. Die Antwort klingt tief frustriert, denn Schulz bezeichnet sich selbst ausdrücklich als Israels Freund. Im Prinzip würde ein deutscher Europapolitiker auch dafür plädieren, die Beziehungen zwischen Israel und der EU weiter auszubauen, wirtschaftlich, technologisch, kulturell. Upgrading nennen das die Diplomaten. Die Verhandlungen laufen, aber sie bedürfen der Ratifizierung hier im Parlament. Und es ist ganz klar, dass ja nicht nur wir, nicht nur die Linke in diesem Haus, sondern auch die demokratische Rechte in diesem Haus die gleiche Auffassung vertritt, dass es für diese Upgrading-Debatte zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Haus keine Mehrheit gibt. Statt eines Upgradings ist ein neuer Tiefpunkt erreicht zwischen Israel und der EU. Die europäischen Außenminister haben am Montag das blutige Kapern der Hilfsflotte aufs Schärfste verurteilt und ein Ende der Gaza-Blockade verlangt. Das Europäische Parlament fordert in seiner Resolution, die von allen großen Parteien unterstützt werden wird, das Gleiche. Und EU-Chefdiplomatin Ashton wird auch noch konkret. Instead of a list of very restricted numbers of products allowed in, there should be a short, agreed list of prohibited goods. Anstelle einer Liste, die festschreibt, welche Waren nach Gaza rein dürfen, sagt sie, solle es eine Liste geben, in der steht, welche Dinge verboten sind. Die EU ist auch erklärtermaßen dazu bereit, Polizei oder Militär an die Grenzen des Gazastreifens zu schicken, um zu verhindern, dass dort die Hamas illegal Waffen einschleust. Allerdings hat Israels Regierung bislang keinerlei Interesse an solchen Vorschlägen signalisiert. Statt den Europäern in ihren angestrengten Bemühungen entgegenzukommen, werden sie von der jetzigen Regierung wahlweise ignoriert oder vorgeführt. Die europäische Polizeimission EUBAM, die eigentlich dazu da wäre, Einfuhren nach Gaza zu überwachen, wurde an den Küstenort Ashkelon abgeschoben, wo sie nun schon seit Jahren israelisches Strandleben statt den Gazastreifen beobachten darf. Eine Delegation des Europäischen Parlaments verweigerte Israel Ende Mai die Einreise nach Gaza. Sie kam dann schließlich nur über den ägyptischen Grenzübergang Rafah hinein. Nie waren die Beziehungen zu Israel so schlecht wie zurzeit, sagen viele deutsche Abgeordnete im Europäischen Parlament. Aber sie sagen es oft nur hinter vorgehaltener Hand. Daniel Cohn-Bendit aber, Grüner, Deutsch-Franzose und Jude, spricht aus, was viele denken. Viele in Deutschland haben ein schlechtes Gewissen gegenüber Israel. Ich möchte Ihnen sagen, ein schlechtes Gewissen macht noch keine Politik. Wenn man für Israel sein will, dann muss man Israel sagen, dass das, was jetzt geschieht, die Grenzen des Akzeptablen überschritten haben. Die Freunde Israels sind ihre Kritiker. Er hatte den Nordirland-Konflikt angeheizt wie sonst kaum etwas. Der Bloody Sunday 1972. Tödliche Schüsse, die britische Soldaten auf irische Demonstranten abfeuerten. 13 Menschen starben. 1998 dann wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt, damals von Premier Tony Blair. Endlich sollten die Ereignisse gründlich aufgeklärt werden. Doch es dauerte noch einmal 12 Jahre. Nun ist der Bericht endlich da. Und Genugtuung bei den Familien der Opfer, denn zum ersten Mal hat sich der Premier entschuldigt. Barbara Wesel berichtet. 5000 Seiten Bericht, über 200 Millionen Euro Kosten, 2500 Zeugen. Die Untersuchung der Ereignisse am sogenannten Blutsonntag in Nordirland vor 38 Jahren waren ein Mammutunternehmen. Eine absurde Veranstaltung, so fanden viele Briten angesichts dieses Aufwandes. In Nordirland aber ist die gewalttätige Vergangenheit trotz des Friedensvertrages und der weitgehenden politischen Unabhängigkeit von Großbritannien längst nicht vergessen. Insbesondere der Blutsonntag war ein katastrophaler Meilenstein in den Jahren der Troubles, der Gewalt in Nordirland. Und die Verwandten der damals Erschossenen kämpften Jahrzehnte um deren Rehabilitation. Die Menge, die sich auf dem Marktplatz von Londonderry versammelt hatte, brach jedenfalls spontan in Jubel aus. Als hinter den Fenstern des Rathauses Familienmitglieder, die als erste die Schlussfolgerungen des Berichtes lesen durften, ihre Daumen nach draußen hochgereckt hinhielten. Minuten später kam dann im Unterhaus das, worauf sie und viele Nordiren so lange gewartet hatten, die Entschuldigung des Premierministers für die Ereignisse am 30. Januar 1972. Some members of our armed forces acted wrongly. The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces. And for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry. Einige Soldaten haben falsch gehandelt. Die Regierung ist verantwortlich für das Verhalten der Armee. Und deshalb sage ich im Namen der Regierung und des Landes, es tut mir sehr leid. Der konservative Premier David Cameron, zu jung, um sich an die Schrecken der Unruhejahre in Nordirland noch selbst zu erinnern, muss jetzt einen Bericht präsentieren, der von der Labour-Regierung unter Tony Blair in Auftrag gegeben worden war. Aber er macht keine Ausflüchte und geht offensiv mit den Ergebnissen um. The conclusions of this report are absolutely clear. There is no doubt. Die Schlussfolgerungen des Berichtes sind total klar. Es gibt keinen Zweifel, keine Zweideutigkeiten. Was am Blutsonntag geschah, war ungerechtfertigt und nicht rechtfertigbar. Es war falsch. Insbesondere die Aussagen der Soldaten, die früher in Untersuchungen immer behauptet hatten, sie seien aus der Menge angegriffen worden und hätten in Selbstverteidigung gehandelt, waren Lügen. Im Gegenteil. Einige, die erschossen oder verletzt wurden, flüchteten vor den Soldaten oder kamen Angeschossenen zu Hilfe. Besonders ein Fall wird erwähnt, wo ein Mann von den Soldaten wegkroch und dabei erschossen wurde. Für die Angehörigen der 14 Toten von damals ist das endlich die historische Anerkennung eines großen Unrechtes, das die britischen Truppen ihnen zugefügt hatten. Jetzt kann er endlich sagen, wie es war, sagt Mickey McKinney. My 27-year-old brother, William McKinney, was murdered by British paratroopers on Bloody Sunday. This is a historic day for Derry. Mein 27-jähriger Bruder William ist von britischen Fallschirmjägern ermordet worden. Das ist ein historischer Tag für Derry. Ob dieser Bericht ungeschönt und ohne politische Rücksichtnahme nach fast 4 Jahrzehnten helfen kann, die Wunden der Vergangenheit in Nordirland weiter zu heilen, wird sich zeigen. Die Reaktionen der Menge am Ort des Geschehens schienen jedenfalls darauf hinzudeuten, dass viele lange auf dieses Schuldeingeständnis der britischen Regierung gewartet hatten. 300 Gäste, darunter EU-Kommissionspräsident Manuel Barroso, mehrere Außenminister und Luxemburgs Großherzog Henri waren in das kleine Moseldörfchen in Luxemburg gekommen. Zu feiern war der 25. Jahrestag des Schengener Abkommens, das damals in dem kleinen Winzerort Schengen geschlossen wurde. Seitdem sind die Grenzkontrollen weggefallen, aber vereinbart wurde auch, gemeinsam die EU-Außengrenzen verstärkt zu schützen. In Italien und Malta allerdings ist der Umgang mit Flüchtlingen oft fragwürdig. Stefan Tröntle berichtet. Seit dem 6. Mai 2009 schiebt Italien alle Bootsflüchtlinge direkt nach ihrer Landung wieder nach Libyen ab. Grundlage dafür ist ein Freundschaftsvertrag mit Libyen, für Italiens Innenminister Maroni von der fremdenfeindlichen Partei Lega Nord das Mittel der Wahl. Roberto Maroni. Die Politik der Zurückweisung der illegalen Einwanderer an der Grenze ist sehr erfolgreich. Die italienische Regierung wird diese Linie ohne Zögern weiterverfolgen. Das Resultat dieser Politik, die Zahl der Bootsflüchtlinge, ist drastisch gefallen. Und das oft erwähnte Erstaufnahmelager auf der Insel Lampedusa steht seit einem Jahr leer. Komplett leer. Bis Mai letzten Jahres kam jeder illegale Einwanderer, der in Italien landete, für ein paar Tage oder Wochen hierher. Die stellvertretende Lagerchefin Paola Silvino sagte, es ist surreal, anders kann man das nicht sagen. An vielen Tagen waren bis zu 1500 Menschen hier und jetzt nur noch wir. Das macht einen ganz anderen Eindruck. Lampedusa ist einer der neuralgischen Punkte. Wenn es von hier keine Fernsehbilder mehr gibt, gibt es auch keine Flüchtlinge. So einfach ist das. Italiens Regierung verkauft das als Erfolg. Laura Boldrini, die Sprecherin des UNO-Flüchtlingshochkommissariates, sieht das anders. Dass das Lager von Lampedusa leer steht, ist kein positives Zeichen. Das wäre es nur, wenn wir wüssten, dass alle Personen in ihren Heimatländern geblieben sind und dass es ihnen gut geht. Trotzdem kommen weiter illegale Einwanderer an, wenn auch nicht so viele wie im letzten Jahr. Aber diese werden vorübergehend in Lager auf dem Festland gebracht oder eben direkt nach Libyen abgeschoben. Und zwar gleich auf den Booten der italienischen Finanzpolizei oder Küstenwache, die die Flüchtlinge auf dem Meer aufgenommen haben. Außerdem wird schärfer kontrolliert, auch durch die EU-Grenzschutzagentur Frontex, über deren Einsätze ebenfalls kaum etwas zu erfahren ist. Das UNHCR hat Zeugen, sagt Boldrini, dass viele Flüchtlinge daran gehindert wurden, einen Asylantrag zu stellen. Nebenbei ein klarer und andauernder Verstoß gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Es sind viele Asylbewerber dabei. 75% von allen, die 2008 übers Meer nach Italien kamen, haben einen Asylantrag gestellt und die Hälfte dieser Anträge wurde anerkannt. Es geht also um viele Menschen, die flüchteten, weil sie keine Wahl haben, vor Kriegen oder vor Menschenrechtsverletzungen. Wenn diese Menschen nicht mehr nach Italien dürfen, bedeutet das für uns nicht, dass das ein Sieg über illegale Einwanderung ist, sondern nur, dass die Anwendung des Asylrechts in Italien auf eine harte Probe gestellt wird. Zudem wurde das UNHCR vor wenigen Tagen gezwungen, sein Büro in Libyen zu schließen. Wie Libyen mit Illegalen umgeht, man kann es nur vermuten. Laura Boldrini spricht von Straflagern, genaueres weiß man nicht. Auf die Politik der Abschreckung setzt auch Malta. Der kleinste EU-Staat geht mit Bootsflüchtlingen nicht gerade zimperlich um. Illegale, die auf Malta landen, werden mindestens 18 Monate unter ziemlich menschenunwürdigen Bedingungen eingesperrt. Allerdings hat die Insel tatsächlich ein Problem. Wer hier ankommt, bleibt hier. Und das sorgt für erhebliche logistische Probleme. Maltas Innenminister Camilo Mifsud Bonici: In most European countries, those who are asylum seekers, in den meisten europäischen Ländern kommen ja Asylbewerber in ein Lager und dann werden sie weiterverlegt. Das geht bei uns nicht. Das ist ein Riesenproblem für Malta und ein menschliches Dilemma. Dieses menschliche Dilemma kann man im Safi Detention Center besichtigen. Heruntergekommene ein- und zweistöckige Gebäude, davor komplett vergitterte Freiflächen mit hohen, stabilen Metallgittern, nebenan ein Bootsfriedhof. Die Zustände sind recht fragwürdig, die hygienischen Verhältnisse ebenfalls. Abrahman aus Somalia wollte eigentlich gar nicht nach Malta, aber sein Boot schlug Leck. Unser Hauptproblem ist die Haft hier. 1,5 Jahre sind einfach zu viel. Und die behandeln mich wie ein Tier. Wir haben nicht mal gutes Wasser. Schauen Sie doch mal unser Bad an. Wenn hier nachts jemand ernsthaft krank wird, hat er Pech. Wir können an die Tür klopfen, solange wir wollen. Wenn es ernst wäre, würde derjenige sicher sterben. Ob Malta oder Italien, jedes Jahr kommen hunderte Menschen bei der gefährlichen Fahrt übers Mittelmeer ums Leben. Von vielen Dramen, die sich vor der EU-Außengrenze im Süden abspielen, dürften wir noch nicht einmal erfahren. Stefan Tröndl über den Umgang Italiens und Maltas mit Flüchtlingen. Heute ist übrigens der internationale Flüchtlingstag. Erinnert werden soll damit an die Flüchtlinge, die an den EU-Außengrenzen ums Leben gekommen sind.